Wir haben getan, was recht und billig ist. Wir haben ihn unter diesem Dache erwärmt und gespeist. Jetzt schlage ich vor, dass Rory ihn mit dem Fischerboot übersetzt und ihn über die Roost nach Grizzlepaw geleitet. Mary stimmte diesem Vorschlage von Herzen zu. Wir forderten daher den Schwarzen auf, uns zu folgen, und begaben uns alle vier nach dem Landungssteg. Wahrlich, der Himmel hatte sich gegen Gordon Darnaway erklärt. Etwas Unerhörtes hatte sich auf Arras ereignet. Während des Unwetters hatte sich das Boot losgerissen, war gegen die rauen Pfähle des Steges gerannt und lag jetzt mit eingebeultem Bug 4 Fuß tief im Wasser. Mindestens 3 Tage waren nötig, um es wieder flott zu machen. Aber ich ließ mich nicht entmutigen. Ich führte die ganze Gesellschaft bis zu der Stelle, wo das Watt am schmalsten war, schwamm auf die andere Seite und winkte dem Schwarzen, mir zu folgen. Er gab mir durch Zeichen zu verstehen, dass er der Kunst nicht mächtig sei. Die Wahrheit sprach aus seinen Gesten, keinem von uns wäre es eingefallen, sie zu bezweifeln. Und als auch diese Hoffnung vernichtet war, mussten wir unverrichteter Sache nach dem Hof zurückkehren. Der Schwarze schritt ohne Verlegenheit in unserer Mitte. An jenem Tage konnten wir nur noch einen letzten Versuch unternehmen, uns mit dem unglücklichen Geisteskranken in Verbindung zu setzen. Wieder sahen wir ihn auf seinem Ausguck hocken, wieder floh er uns schweigend. Aber wir ließen zu seiner Pflege wenigstens Nahrung und einen schweren Mantel zurück. Der Regen hatte zudem aufgehört und es versprach, eine milde Nacht zu werden. Wir glaubten, uns jetzt bis zum Morgen ausruhen zu können. Ruhe tat uns vor allem Not, damit wir den ungewöhnlichen Anstrengungen gewachsen waren, und da niemand Lust zum Reden verspürte, trennten wir uns zeitig. Ich lag lange wach und grübelte über einen Feldzugsplan für den morgigen Tag nach. Ich wollte den Schwarzen auf der Sandager Seite aufstellen, von wo aus er meinen Onkel auf das Haus zutreiben sollte. Rory und ich sollten im Westen und Osten die Kette, so gut es ging, schließen. Je mehr ich die Bodengestaltung der Insel überlegte, desto überzeugter wurde ich, dass es zwar schwer, aber möglich war, ihn auf die Niederung an der Sandager Bucht zu treiben. War das erst einmal gelungen, so war ein Entkommen trotz der Kraft seines Wahnsinns kaum zu befürchten. Auf seiner Furcht vor dem Schwarzen baute ich meinen Plan auf, denn ich wusste, dass er, welche Richtung zur Flucht er auch immer wählen mochte, nicht auf den Mann zulaufen würde, den er von den Toten auferstanden glaubte. Und so war denn wenigstens eine Richtung des Kompasses gesichert. Als ich endlich einschlief, war es nur, um nach kurzer Zeit durch einen Traum von Schiffsunglücken, Schwarzen und Abenteuern unter dem Meeresspiegel wieder aufgeschreckt zu werden. Ich war so fieberhaft erschöpft und erregt, dass ich aufstand, die Treppe hinunterging und vor das Haus trat.